Auf dem Ozean der Zweifel treib ich wie ein Geisterschiff dahin. In der Finsternis des Wissens kann ich kaum erkennen, wo ich bin. Mein Gott weist dir den Weg. Verborgene Gefahren stecken selbst im unscheinbarsten Wort. Versprechungen und Lügen treiben mich vom festen Ufer fort. Mein Gott weist dir den Weg. Überall Täuschung und Betrug. Ganz meine Worte, mein Sohn. Folge der neuen Religion, dann handelst du gewissenhaft und klug. Schönen Schein, die modischen verblendet sein. All diese Blinden oder Tauben. Wir klammern uns an alles, was ein wenig Hoffnung bringt. Dann steuere dein Schicksal selbst, bevor es dich packt und verschlingt. Der Weg vor dir, der Weg liegt klar vor erfüllt. Besiegt auch das Orakel, wird der Schwindel erst enthüllt. Der Weg